los. Mach dich frei von dem Warum. Begreifst du's nicht, schere dich nicht drum. Umarme das Mysterium. Umarme das Mysterium. Der Nebel ist ein Teil von allem. Lass dich in seine Schleier fallen. Umarme das Mysterium. Schere dich nicht drum, umarme das Mysterium.